Nennst du dich Gottes Kind und Christi Bruder nennen, so müssen Herz und Mund in Heiland frei bekennen. Ja, Mensch, dein ganzes Leben muss von dem Glauben Zeugnis geben. Soll Christi Wort und Lehre auch durch dein Blut versiegelt sein, so gib dich willig dran. Denn dieses ist der Christenkron und Ehre. Dieses ist der Christenkron und Ehre, der Christenkron und Ehre. Indes mein Herz bereite noch heute dem Herrn die Glaubensbahn und räume weg die Hügel und die Höhen, die ihm entgegenstehen. Wälz ab die schweren Sündensteine, Sündensteine, nimm deinen Heiland an, dass er mit dir im Glauben sie verheilt. Im Glauben sich mit ihm.